Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Hallo Freunde, wollt ihr wissen, wer ich bin? Freunde, ich kann fliegen, hab Feuer in mir drin. Macht es euch doch bequem, wo immer ihr seid. Spitzt die Ohren, gleich beginnt's, jetzt ist es soweit. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Auf der Dracheninsel, da bin ich daheim. Meine Freundin Mathilda ist ein Stachelschwein. Mein Freund Oskar ist ein Drache, der gerne frisst, weil er eben ein Fressdrache ist. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Ingo Siegner, der kleine Drache Kokosnuss bei den Römern. Gelesen von Philipp Scheppmann. Eine Produktion von CBJ Audio. Oskar Brutus Drachus. Marcus Medicus, der große Medizindrache, reicht dem kleinen Drachen Kokosnuss ein grünes Fläschchen und sagt: Dein Vater soll aber nicht wieder alle Tropfen auf einmal nehmen. Das Beruhigungsmittel ist nämlich sehr stark. Geht klar, Medikus, sagt Kokosnuss, verstaut das Fläschchen in seiner Tasche und fliegt auf dem schnellsten Weg zum Baumhaus. Das Stachelschwein Mathilda hat es sich dort schon bequem gemacht. In der Sommerhitze der Dracheninsel ist das Baumhaus ein guter Platz, denn es ist schattig und manchmal weht hier oben eine kühle Brise. Wo warst du denn so lange? Fragt Mathilda. Ich musste für meinen Vater Medizin abholen, sagt Kokosnuss. Und wo steckt Oskar? Fragt Mathilda. Bestimmt in der Bücherei. Sag bloß, er will sich ein Buch ausleihen. Nee, ich glaube einen Comic. Oskar liest doch seit neuestem diese Comics von den Galliern, die immer die Römer vermöbeln. Kenne ich, sagt Mathilda. Die mit dem Zaubertrank. Da hören sie jemanden die Leiter heraufklettern. Hallo Leute, ruft Oskar, als er mit Schwung ins Baumhaus springt. Der junge Fressdrache trägt einen Topf auf dem Kopf und hält ein hölzernes Schwert in der Hand. Oskar, sagt Mathilda, wie siehst du denn aus? Ich bin Brutus Drachus, ein römischer Centurio, sagt Oskar und verzieht sich mit einem Buch in eine Ecke. Das ist ja gar kein Comic, sagt Mathilda. Das ist ein Buch über die Römer, sagt Oskar. Da gab's Gladiatoren, die waren die stärksten überhaupt. Stärker als Fressdrachen? Fragt Kokosnuss. Oskar überlegt. Fast. Was sind denn Gladiatoren? Fragt Mathilda. Das sind Kämpfer, sagt Oskar. Die haben in riesigen Arenen vor Zuschauern gegeneinander gekämpft. Die Arena in Rom heißt Kolosseum und ist riesengroß. Die Römer waren nämlich extrem gute Baumeister Und das Römische Reich war extrem groß, weil die Römer viele Länder erobert haben. Oskar liest aus dem Buch vor. Im Jahre 115 nach Christus erstreckte sich das Imperium Romanum über Gebiete auf 3 Kontinenten. Potzblitz. Und wozu haben die so viele Gebiete erobert? Fragt Mathilda. Weil die Römer dachten, alle Menschen sollen es so gut haben wie sie. Leckeres Essen, tolle Brücken und supergute Toiletten. Die Leute in den anderen Ländern haben sich direkt gefreut, von den Römern erobert zu werden. Das würde mich wundern, sagt Mathilda. Kokosnuss springt auf und sagt, wie wäre es mit einer Reise ins antike Rom? Bin dabei, sagt Oskar mit leuchtenden Augen. Dafür müssten wir aber nach Italien reisen, sagt Mathilda. Rom liegt in Italien. Wir fragen Knödel, ob er uns hinfliegt, sagt Kokosnuss. Und wie wollen wir Knödel dazu bringen, seine Sonnenliege zu verlassen? Fragt Mathilda. Er mag Spaghetti. Und wo gibt es die besten Spaghetti der Welt? In Italien! Rufen Mathilda und Oskar wie aus einem Mund. Der große Rüsseldrache Knödel döst auf seiner Sonnenliege. Italien? Brummt er, ohne die Augen zu öffnen. Da gibt es die weltbesten Spaghetti, sagt Kokosnuss. Spaghetti? Sagt Knödel und öffnet ein Auge. Dort kannst du ganz viel davon essen, sagt Kokosnuss. Das sind praktisch Ferien, sagt Mathilda. Spaghetti-Ferien, sagt Oskar. Knödel öffnet sein zweites Auge. Plötzlich erhebt er sich und sagt, wir sollten keine Zeit verlieren. Der Sklave Cinquecento. Knödel fliegt schnell, denn er hat auf einmal einen Riesenhunger. Schon zur Mittagszeit landet er mit Kokosnuss, Mathilda und Oskar auf dem Rücken am Rande eines Waldes, mitten in Italien. Unterhalb des Waldes erstreckt sich Rom, die Hauptstadt Italiens. Und wo gibt's jetzt die Spaghetti? Fragt Knödel. Die gibt's hier an jeder Ecke, sagt Kokosnuss. Du fragst einfach im nächsten Dorf höflich nach. Die Italiener sollen sehr gastfreundlich sein. Wir müssen nur kurz etwas erledigen und sind bald zurück. Mit diesen Worten betreten die beiden Drachenjungen und das Stachelschwein den Wald. Als sie weit genug entfernt sind, fragt Oskar, wieso nehmen wir Knödel eigentlich nicht mit zu den Römern? Die Zeitreisen sollten lieber unser Geheimnis bleiben, sagt Kokosnuss. Erwachsene können mit so etwas nicht so gut umgehen. Stimmt, sagt Mathilda. Die denken immer, dass etwas schief gehen könnte. Auf einer Lichtung holt Kokosnuss den Laserphaser hervor, tippt das Jahr 115 nach Christus ein und sagt, Achtung, eng beisammenstehen! Er drückt auf den roten Knopf. Es kribbelt auf der Haut. Und schon sind die drei Freunde verschwunden. Im selben Moment tauchen sie in einer anderen Zeit wieder auf, in der Antike. Sie stehen auf derselben Lichtung im Wald, oberhalb der Stadt Rom. Da unten ist einer, flüstert Oskar. Unterhalb des Waldes, auf einer Straße aus grobem Kopfsteinpflaster, sehen sie einen schmächtigen Menschen in einem langen Hemd. Wie ein Römer sieht er aber nicht aus, sagt Oskar. Richtige Römer haben schöne Gewänder. Und wenn sie Legionäre sind, tragen sie eine Rüstung mit Schwert und Schild. Vielleicht ist es ein verkleideter Römer, flüstert Mathilda. Ein Geheimrömer, sagt Oskar. Am besten wir fragen ihn, sagt Kokosnuss und läuft los. Warte auf uns, rufen Mathilda und Oskar. Der Mensch kriegt einen Riesenschreck, als plötzlich zwei kleine Drachen und ein Stachelschwein auf ihn zukommen. Wer seid ihr? Wer schickt euch? Seid ihr wild und gefährlich? Wir sind friedliche Fremde, sagt Kokosnuss. Und wer bist du? Ich, sagt der Mensch und zögert. Ich heiße Cinquecento und bin ein Sklave. Ein Sklave? Fragen Kokosnuss und Mathilda. Oskar horcht auf. Über Sklaven im Römischen Reich hat er gelesen. So berichtet der Fressdrachenjunge den anderen, dass die Römer viele unschuldige Menschen einsperrten oder sie zur Arbeit zwangen. Und dass diese Menschen wie eine Ware behandelt wurden. Sie konnten gekauft und verkauft werden, hatten keinerlei Rechte und wurden Sklaven genannt. Das ist ja eine Unverschämtheit, sagt Mathilda. Aber wenn du ein Sklave bist, sagt Kokosnuss, was tust du dann hier im Wald? Ich bin auf der Flucht. Die Römer wollen mich nämlich ins Kolosseum bringen, damit ich dort vor Publikum kämpfe. Dann bist du ein Gladiator? Fragt Oskar und staunt. Einen Gladiator hat er sich ganz anders vorgestellt. Für einen Gladiator bin ich viel zu schwächlich, sagt Cinquecento. Sklaven wie ich dienen nur zur Unterhaltung, als leichte Gegner für die Gladiatoren. Ich würde nicht einmal gegen den schwächsten Gladiator gewinnen und schon gar nicht gegen den stärksten. Wer ist denn der Stärkste? Fragt Oskar. Der stärkste Gladiator ist Maximus Doppelplus, erklärt Cinquecento. Er ist der berühmteste Kämpfer im ganzen Römischen Reich. Früher war er auch ein Sklave, doch durch seine Siege im Kolosseum hat er die Freiheit erlangt. Gegen den würde ich gerne einmal kämpfen, sagt Oskar und boxt ein paar Mal geschickt in die Luft. Gegen den gewinnt keiner, sagt Cinquecento. Die Flucht ist die einzige Möglichkeit für mich, nicht im Kolosseum zu enden. Kokosnuss flüstert Mathilda und Oskar etwas zu. Die beiden nicken. Wir werden dir bei deiner Flucht helfen, sagt Kokosnuss. Ihr? Wie wollt ihr mir helfen? Wenn die Römer uns erwischen, ist es aus. Die Legionäre können furchtbar gut kämpfen. Ich bin furchtbar schnell, sagt Oskar. Ich bin furchtbar schlau, sagt Mathilda. Ich kann furchtbar Feuer speien, sagt Kokosnuss. Cinquecento erschrickt. Ein Drache, der Feuer speien kann. Und du, sagt Kokosnuss zu Cinquecento, kennst dich in Rom gut aus. Zusammen sind wir die fürchterlichen Vier. Cinquecentos Augen leuchten. Die fürchterlichen Vier. Eine böse Überraschung. Diese Straße ist die Via Appia, sagt Cinquecento. Sie führt nach Süden. Vielleicht treffen wir einen Händler, der uns in Richtung Neapolis mitnimmt. Da kommt schon einer, sagt Kokosnuss. Aus der Ferne bewegt sich ein Wagen auf sie zu. Am besten, sagt Cinquecento, ihr versteckt euch. Ich schaue erst einmal, wer das ist. Flink huschen Kokosnuss, Mathilda und Oskar hinter die Büsche. Der Wagen, der sich nähert, sieht aus wie ein großer, aus groben Holzlatten zusammengezimmerter Kasten. Er rollt auf zwei eisenbeschlagenen Rädern und wird von einem Maultier gezogen. Auf dem Kutschbock sitzt ein bärtiger Mann. Brrr, ruft der Mann, als er Cinquecento erblickt. Die Freunde beobachten, wie die beiden einige Worte wechseln. Plötzlich geht Cinquecento mehrmals in die Hocke und wieder in den Stand. Dabei streckt er die Arme nach oben und den Po nach hinten. Was macht er denn da? Fragt Oskar. Er turnt, sagt Mathilda. Da winkt Cinquecento ihnen freudig zu und ruft, ihr könnt herauskommen, der Händler nimmt uns mit. Der Kutscher staunt, als er die beiden Drachen und das Stachelschwein sieht. Er entriegelt eine Klappe und sagt, nur hinein mit euch und verhaltet euch ruhig. Und Sie fahren auch wirklich nach Süden? Fragt Cinquecento. Aber ja, brummt der Kutscher ungeduldig. Kaum sind die vier in den Kastenwagen geklettert, verriegelt der Kutscher die Klappe und klatscht in die Hände. Cinquecento atmet erleichtert aus und sagt, erst war er sehr unfreundlich, aber als ich ihm sagte, dass wir die fürchterlichen vier sind, war er sofort bereit, uns mitzunehmen. Und warum hast du geturnt? Fragt Kokosnuss. Ich habe dem Kutscher ein paar Übungen gezeigt. Er hat nämlich Rückenschmerzen. Kein Wunder, er sitzt den ganzen Tag auf dem harten Kutschbock. Bist du ein Turner? Fragt Mathilda. Ich? Ivo, ich habe in den Steinbrüchen gearbeitet. Dort habe ich Übungen gegen Rückenschmerzen erfunden. In diesem Moment setzt sich der Wagen in Bewegung. Festhalten, ruft Kokosnuss, denn es wackelt und ruckelt, dass die Freunde hin und her purzeln. Seht mal, sagt Oskar, hier gibt es Griffe zum Festhalten. An den Holzwänden sind eiserne Ringe angebracht. Womit dieser Händler wohl handelt? Fragt Mathilda. Kokosnuss Blick fällt auf die Holzkiste, die in einer Ecke des Wagens steht. Neugierig klappt er den Deckel auf. Darin liegen eiserne Ketten. Ein Eisenkettenhändler? Fragt Oskar. Mit solchen Ketten werden Sklaven angekettet, ruft Cinquecento. Das ist ein Sklavenhändler. Oh nein, ruft Mathilda. Wir müssen schleunigst von hier verschwinden. Gemeinsam versuchen die Freunde, die Klappe des Wagens aufzubrechen. Doch der Riegel ist so stabil, dass die Klappe keinen Millimeter nachgibt. Da fällt Oskar etwas auf. Guckt mal, die Sonne hat die Seite gewechselt. Das Sonnenlicht, das durch einen Luftschlitz in den Wagen fällt, kommt jetzt von der anderen Seite. Der Wagen hat gewendet, sagt Kokosnuss. Mit zitternder Stimme flüstert Cinquecento. Wir fahren nach Rom. Eine ganze Weile lang rumpelt der Wagen über die Via Appia in Richtung Rom. Plötzlich hält er an. Da draußen sind Leute, flüstert Kokosnuss. Die Freunde hören, wie der Kutscher mit jemandem spricht. Cinquecento lugt durch den Luftschlitz. Den kenne ich, flüstert er. Das ist Recrutius Rectus. Der sucht nach Gladiatoren für das Kolosseum. Au Backe, murmelt Kokosnuss. Recrutius Rectus. Recrutius Rectus ist ein römischer Bürger. Er trägt ein feines, purpurfarbenes Gewand. Kräftige Männer mit Schwertern und Speeren begleiten ihn. Seht ihr? Flüstert Cinquecento. Die sind bewaffnet. Wenn wir an die verkauft werden, sind wir geliefert. Die Freunde lauschen, was der Kutscher und Recrutius Rectus miteinander besprechen. Der Kutscher breitet die Arme aus und sagt, solche Kämpfer hast du noch nie gesehen. Ein Stachelschwein, ein entlaufener Sklave und zwei Drachen. Recrutius Rectus horcht auf. Drachen, sagst du? Ja, echte Drachen, versichert der Kutscher. Der Römer stößt einen Pfiff aus und blickt zum Wagen hinüber. Und sind es gute Kämpfer? Der Händler flüstert. Es sind die fürchterlichen vier. Der eine Drache hat furchtbar spitze Zähne. Der andere hat sogar Flügel. Der Kaiser wird beeindruckt sein, wenn du dem Volk solch ein außergewöhnliches Spektakel bietest. Bei Jupiter, sagt Recrutius Rectus. Und das Stachelschwein und der Sklave? Die gehören auch dazu. Sonst wären es ja nicht vier. Pfff, brummt der Römer. Den Sklaven und das Stachelschwein kannst du behalten. Ich verkaufe nur im Gesamtpaket, sagt der Kutscher entschieden. Die Drachen kosten 10.000 Sesterzen. Das Stachelschwein und den Sklaven gibt's gratis dazu. 10.000? Sagt der Römer. Ich hab mich wohl verhört. Na gut, sagt der Kutscher. Sonderangebot. 5.000. Du träumst wohl. Mein letztes Wort. 1.000. Für 999 nehme ich sie, sagt Recrutius Rectus. Gebonkt, sagt der Kutscher. Der hat uns tatsächlich verkauft, flüstert Mathilda empört. Das stimmt nicht ganz, sagt Oskar. Gekauft hat er nur Kokosnuss und mich. Dich und Cinquecento gibt's gratis dazu. Pah, wenn dieser Pupsius uns gesehen hätte, sagt Mathilda, dann hätte er aber gestaunt und ganz viel bezahlt. Recrutius, nicht Pupsius, sagt Cinquecento. Egal wie der heißt, der hat uns ja nicht einmal angeguckt. Als der Wagen seine Fahrt fortsetzt, wird er von Recrutius Rectus und seinen Männern begleitet. Eine ganze Zeit lang rattert das Gefährt über die Via Appia. Durch die schmalen Ritzen in den Holzwänden können Kokosnuss, Mathilda, Oskar und Cinquecento die vorbeiziehende Landschaft sehen. Bald säumen immer mehr Häuser die Straße. Der Verkehr nimmt zu. Und schließlich erreichen sie Rom, die Hauptstadt des Römischen Reiches. Rom. In den engen Straßen wimmelt es von Menschen, Karren und Kutschen. Händler bieten ihre Ware feil, dicht an dicht stehen die Marktstände. An jeder Ecke wird etwas zu essen angeboten. Mühsam bahnt sich der Wagen einen Weg durch die Menge. Kokosnuss, Mathilda und Oskar staunen. Was für eine quirlige Stadt. Seht mal, sagt Oskar. Das Forum Romanum. Hier sitzen die Senatoren und regieren Rom. Ich denke, das macht der Kaiser, sagt Mathilda. Der auch, aber die Römer haben Bürgerrechte. Da kann der Kaiser nicht allein bestimmen. Sklaven haben aber keine Bürgerrechte, sagt Kokosnuss und blickt zu Cinquecento, der ängstlich auf der Kiste sitzt. Dort, das Kolosseum, ruft Oskar. Wow! Cinquecento bekommt weiche Knie, als der Wagen vor der riesigen, runden Arena hält. Eilig öffnet der Kutscher die Klappe. Aussteigen, befiehlt Recrutius Rectus. Nacheinander klettern die Freunde aus dem Gefährt. Du da, mit den Flügeln, sagt Recrutius streng und zeigt auf Kokosnuss. Wenn du davonfliegst, wird es deinen Freunden schlecht ergehen. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich, sagt Kokosnuss. Wir sind die fürchterlichen Vier und besiegen sowieso jeden, sagt Oskar und knurrt bedrohlich. Die Männer richten ihre Schwerter gegen die beiden Drachen. Doch als Mathilda ihre Stacheln aufrichtet und gefährlich rasselt, treten sie einen Schritt zurück. Nun gut, sagt Recrutius. Wenn ihr jeden besiegen könnt, dann habt ihr sicher nichts dagegen, euren Mut und eure Fähigkeiten im Kolosseum zu beweisen und für eure Freiheit zu kämpfen. Na klar, ruft Oskar. Einer für alle, alle für einen. Macht 4,50. Mathilda schüttelt den Kopf und sagt, Oskar, das versteht doch wieder keiner. Genug gequasselt, sagt Recrutius Rectus. Bringt sie in die Keller des Kolosseums. Cinquecento stockt der Atem. In die Keller? Sollen wir etwa schon heute kämpfen? Recrutius grinst und sagt, heute ist der Tag der Spiele und ihr kommt als Attraktion gerade recht. Euch gebührt die Ehre, gegen den größten Gladiator aller Zeiten anzutreten. Wir? Ruft Cinquecento. Gegen Maximus Doppelplus? Aber... Doch da treiben die Männer die vier Neuankömmlinge schon hinab in die Kellerräume des Kolosseums. In einem Kerker müssen die Freunde warten, bis sie aufgerufen werden. In den Gängen unter dem Kolosseum herrscht reges Treiben. Ausbilder geben den Kämpfern letzte Anweisungen. Gladiatoren warten auf ihren Einsatz. Von oben aus der Arena dringen Schwertergeklirr, Schreie und der Jubel von Tausenden von Zuschauern in die Kellerräume herab. Durch die Gitter ihres Kerkers blicken die Freunde beeindruckt auf die Gladiatoren. Es sind große Männer mit muskelbepackten Armen. Hin und wieder werden verwundete Gladiatoren auf Tragen hereingebracht. Einer der Verletzten wird vor ihrem Kerker abgesetzt. Er stöhnt und sagt: Heute ist nicht gerade mein Glückstag. Bist du schwer verletzt? Fragt Mathilda durch das Gitter hindurch. Ein Stich ins Bein und einer in den Arm. Halb so schlimm. Hast du gegen Maximus Doppelplus gekämpft? Fragt Oskar. Bei Jupiter nein! Den Kampf gegen Maximus überlebt doch niemand! Der Gladiator betrachtet die Freunde und fragt: Seid ihr die fürchterlichen Vier, von denen erzählt wird? Genau, sagt Kokosnuss. Ihr Armen, na dann, ich wünsche euch viel Glück. Nach diesen Worten schläft der Gladiator erschöpft ein. Pa, sagt Oskar. Dieser Superplus wird sein blaues Wunder erleben. Wir sind stärker, als wir aussehen. Außerdem hat Kokosnuss bestimmt schon eine gute Idee. Stimmt's, Kokosnuss? Naja, so eine richtig gute Idee habe ich noch nicht. Wir könnten uns krank melden, sagt Mathilda. Ich glaube, das geht hier nicht, sagt Cinquecento. Mathilda seufzt und sagt: Immerhin kannst du Feuer speien, Kokosnuss. Aber ob das gegen diesen Maximus reicht, murmelt Kokosnuss. Schade, dass wir keinen Zaubertrank haben, sagt Oskar. Dann würden wir diesen Maxiplus zum Mond schießen. Zaubertrank? Wiederholt Kokosnuss. Und plötzlich hat der kleine Drache eine Idee. Er wühlt in seiner Tasche und fischt das Fläschchen heraus, das er für seinen Vater besorgt hat. Seht mal, was ich hier habe. Oskar bekommt große Augen. Ist das etwa ein Zaubertrank? Eigentlich ist es das Beruhigungsmittel für meinen Vater, sagt Kokosnuss. Aber heute ist es ein Zaubertrank. Wie bitte? Sagt Mathilda. Wenn das Beruhigungsmittel für deinen Vater ist, ist es das Gegenteil von einem Zaubertrank. Wenn wir davon trinken, schlafen wir womöglich im Stehen ein. Genau, sagt Kokosnuss und grinst. Dann erklärt der kleine Drache seinen Plan. Maximus Doppelplus. Wenig später öffnet der Kerkermeister die Tür. Recrutius Rectus tritt ein und sagt: Jetzt seid ihr an der Reihe. Heimlich steckt Kokosnuss das Fläschchen mit dem Beruhigungsmittel unter seine Kappe. Was tun wir? Flüstert Cinquecento. Wenn der Plan mit dem Zaubertrank nicht funktioniert. Keine Sorge, sagt Mathilda. Kokosnuss hat immer einen Plan B. Genau, sagt der kleine Drache. Plan B, klar, habe ich. Als die Freunde in das weite Rund des Kolosseums treten, wird es für einen Augenblick ganz still. Noch nie haben die Menschen echte Drachen gesehen. Auch Kokosnuss, Mathilda, Oskar und sogar Cinquecento verschlägt es die Sprache. Noch nie haben sie so viele Menschen gesehen. Viele tausend Zuschauerinnen und Zuschauer blicken von den steinernen Rängen zu ihnen herab. Auf einer Tribüne, nur wenige Meter oberhalb des Kampfplatzes, ist ein farbiger Baldachin aufgebaut, unter dem eine Gruppe von Menschen in bunten Gewändern sitzt. An den Rändern des Baldachins stehen Wachen mit Speeren und Schilden. Dort sitzt der Kaiser, sagt Oskar. Und die Wachen. Das ist die Prätorianergarde. Die beschützt den Kaiser. Mit einem Mal brandet ohrenbetäubender Jubel auf. Am anderen Ende der Arena erscheint ein großer Gladiator. Er trägt einen Helm mit einem grünen Federbusch, ein Kurzschwert und einen runden Schild. Cinquecento bekommt weiche Knie und flüstert: Das ist Maximus Doppelplus. Vorwärts, befiehlt Recrutius Rectus. Jetzt könnt ihr zeigen, was in euch steckt. Langsam gehen die Freunde zur Mitte des Platzes. Maximus Doppelplus kommt ihnen entgegen. Die Zuschauer rufen im Chor: Maximus Doppelplus! Maximus Doppelplus! Als die vier dem Gladiator gegenüberstehen, hebt dieser die Hand. Im Nu verstummt die Menge. Guckt euch mal die Muckis an, flüstert Oskar. Kokosnuss, raunt Mathilda. Schnell das Fläschchen, bevor der loslegt. Da ertönt die tiefe Stimme von Maximus Doppelplus. Ihr seid also die fürchterlichen Vier. Und ihr seid unbesiegbar, oder was? Genau, stottert Kokosnuss, holt unter seiner Kappe das Fläschchen hervor und sagt: Nämlich hiermit. Das ist ein Zaubertrank, sagt Oskar. Jetzt bist du platt. So, so, brummt Maximus Doppelplus spöttisch. Und was bewirkt dieser Zaubertrank? Könnt ihr damit etwa Feuer speien? Genau, sagt Kokosnuss. Der kleine Drache tut so, als würde er einen Schluck aus dem Fläschchen nehmen und speit einen großen Feuerstrahl in die Luft. Durch die Zuschauermenge geht ein erschrockenes Raunen. Oh. Der Kaiser ruft: Bei Jupiter, er kann Feuer speien. Maximus Doppelplus weicht einen Schritt zurück. Tja, sagt Kokosnuss und hält das Fläschchen in die Höhe. Damit hast du wohl nicht gerechnet. Gib her, befiehlt der Gladiator und stürzt auf Kokosnuss zu. Der kleine Drache wirft das Fläschchen in Richtung Mathilda. Doch er wirft es so, dass Maximus es ganz leicht schnappen kann. Die Menge jubelt und ruft: Maximus Doppelplus! Oh je, sagt Kokosnuss. Bin ich blöd? Wir sind verloren, ruft Mathilda. Er wird uns zu den Göttern schicken, ruft Cinquecento. Wenn er jetzt davon trinkt, ruft Oskar, kann er Feuer speien. Die Zuschauer halten den Atem an, als Maximus Doppelplus aus dem Fläschchen trinkt. Der Gladiator holt tief Luft und will einen Feuerstrahl speien. Doch nichts geschieht. Er versucht es ein zweites und ein drittes Mal. Er trinkt alles aus, doch nicht einmal ein winziges Fünkchen entweicht ihm. Wütend wirft Maximus das Fläschchen in den Staub. Kokosnuss tritt vor und sagt: Manchmal klappt es nicht sofort. Das Feuerspeien erfordert etwas Übung. Und falls du jetzt müde bist, ist das ganz normal. Genau, sagt Oskar. Du kannst dich einfach hier hinlegen. Wir machen so lange Pause. Du kannst sogar einschlafen, wenn du willst, sagt Mathilda. Wir tun dir nichts. Maximus Doppelplus schüttelt verständnislos den Kopf und sagt: Was faselt ihr da? Ich bin kein bisschen müde, ihr Pupsis. Aber ein bisschen müde siehst du schon aus, sagt Mathilda. Wenn man genau hinschaut, sagt Oskar. Quatsch, sagt Maximus und zieht sein Schwert. Mit zitternder Stimme flüstert Cinquecento: Der Trank wirkt nicht. Kokosnuss betrachtet das Fläschchen und murmelt: Merkwürdig. Marcus Medicus hat doch gesagt, das Mittel sei sehr stark. Kokosnuss, sagt Mathilda, wie geht der Plan B? Ja, also, Ablenkung und Überraschung. Wie? Fragt Mathilda. In diesem Augenblick stürzt Maximus auf die vier Freunde zu. Die Wendung. Kokosnuss fliegt in die Höhe. Mathilda springt nach links, Cinquecento nach rechts. Nur Oskar bleibt wie angewurzelt stehen. Oskar, lauf weg! Ruft Kokosnuss. Im letzten Moment zischt der kleine Fressdrache wie eine Rakete davon und rennt im Zickzack vor dem Gladiator her. Fang mich doch, du Stinkefuß! Ruft Oskar. Warte nur, du freches Würstchen, ruft Maximus. Ich bin kein Würstchen, ich bin Vegetarier, du Blechbüchse. Maximus aber ist schneller und lässt sein Schwert niedersausen. Im letzten Moment kann Oskar ausweichen, doch dabei rutscht er aus und stürzt pardauz zu Boden. Schon steht der Gladiator vor ihm und hebt das Schwert. Da zerrt jemand an seinem Umhang. Als Maximus sich umdreht, erblickt er Mathilda. Was machst du denn da? Fragt der Gladiator. Ich lenke dich ab, sagt Mathilda. Wovon? Von Kokosnuss. Brandgeruch steigt in Maximus' Nase. Der Federbusch auf seinem Helm brennt. Dieser freche, kleine Feuerdrache. Blitzschnell schlägt der Gladiator die Flammen aus. Plötzlich entfährt ihm ein fürchterlicher Schmerzensschrei. Maximus steht reglos da, als wäre er eingefroren. Kokosnuss räuspert sich und fragt: Alles in Ordnung, Herr Maximus? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Tut es weh? Fragt Mathilda. Und wie? Im Rücken. Dann können Sie ja gar nicht weiterkämpfen, sagt Oskar. Brummt der Gladiator. Kokosnuss Blick fällt auf Cinquecento, der Oskar gerade etwas Wasser bringt. Da hat der kleine Drache eine weitere Idee. Würdest du dir Maximus' Rücken einmal ansehen? Fragt der kleine Drache. Du kennst dich doch mit so etwas aus. So weit kommt's noch, brummt Cinquecento. Vielleicht ist nur etwas verrenkt, sagt Kokosnuss. Genau, sagt Maximus und stöhnt. Vielleicht ist nur etwas verrenkt. Ja, sagt Cinquecento. Und wenn ich das wieder einrenke, was passiert dann? Wenn du das wieder einrenkst, sagt Maximus, dann lege ich beim Kaiser ein gutes Wort für euch ein. Gladiatoren-Ehrenwort. Inzwischen macht sich in den Zuschauerrängen Unruhe breit. Einzelne Rufe sind zu hören. Was ist denn da unten los? Und geht's bald mal weiter? Brummelt Cinquecento. Na schön. Er nimmt Maximus vorsichtig die Rüstung ab und betastet den Rücken. Aua, jammert der Gladiator. Cinquecento boxt einmal kräftig auf Maximus' Wirbelsäule. Schreit der Gladiator. Die Zuschauer sind starr vor Schreck. Mit einem Mal aber hält sich Maximus' Gesicht auf. Die Schmerzen sind wie weggeblasen. Wie hast du das gemacht? Fragt der Gladiator verblüfft. Och, es musste wirklich nur etwas eingerenkt werden. Da ruft ein Zuschauer: Weitermachen! Und eine Zuschauerin: Wir wollen Kämpfe sehen! Im Nu erheben sich unzählige Protestrufe von den Rängen. Das ist doch hier kein Ringelpiez! Langweilig! Banane! Der Kaiser hebt einen Arm und winkt die Kämpfer zu sich. Sofort kehrt Ruhe im Kolosseum ein. Thank you. Der römische Kaiser. Der Kaiser beugt sich vor und fragt: Was war denn da eben los? Der Sklave hat meinen Rücken wieder eingerenkt, sagt Maximus. Donnerwetter, sagt der Kaiser beeindruckt und flüstert Cinquecento zu. Würdest du dir meinen Rücken auch einmal ansehen? Ich habe solche Rückenschmerzen und meine Ärzte sind mit ihrem Latein am Ende. Klar, kann ich machen, sagt Cinquecento. Aber ich bin ja eigentlich zum Kämpfen eingeteilt. Der Kaiser winkt ab. Kämpfen kann jeder. Der Kaiserrücken ist wichtiger. Wie war noch gleich dein Name? Cinquecento. Der Kaiser erhebt sich und ruft: Bürger von Rom! Dieser Sklave namens Cinquecento hat den Rücken unseres hochverehrten Gladiators Maximus Doppelplus eingerenkt. Es wird also noch viele schöne Kämpfe geben. Da brechen die Zuschauer in Jubel aus. Deshalb, fährt der Kaiser fort, erhält der Sklave die Freiheit. Cinquecento macht vor Freude einen Hüpfer. Doch die Zuschauer geben keinen Laut von sich. Der Kaiser räuspert sich und fügt hinzu: Er wird den Rücken eures Imperators Caesar Nerva Traianus Augustus, also eures Kaisers, betrachten und heilen. Das Publikum tuschelt. Köpfe werden geschüttelt und einzelne Buhrufe sind zu hören. Der Kaiser blickt sich unsicher um, überlegt kurz und ruft: Er wird ein Institut für Rückengymnastik in Rom eröffnen. Eintritt frei! Da hebt der ohrenbetäubendste Jubel an, den das Kolosseum je erlebt hat. Entgeistert stottert Cinquecento: Institut für Rückengymnastik? Kokosnuss stößt ihn an und flüstert: Das ist doch nicht schlecht. Besser als im Kolosseum zu kämpfen. Der Kaiser genießt den Jubel des Volkes und sagt zu Cinquecento: Du erhältst natürlich ein eigenes Wohnhaus und ein Gebäude für dein Institut. Mit Wagen und Personal, versteht sich. Cinquecento traut seinen Ohren nicht. Vor Freude klatscht er in die Hände. Doch dann fragt er: Was geschieht mit meinen Freunden Kokosnuss, Mathilda und Oskar? Der Kaiser wirft einen Blick auf die drei und sagt: Für ihren mutigen Kampf gebe ich auch ihnen die Freiheit. Den Freunden fällt ein Stein vom Herzen. Auch Oskar, denn er würde jetzt doch nicht mehr so gerne gegen einen Gladiator kämpfen. Mathilda aber hat noch eine Frage. Herr Kaiser, sagen Sie, warum erobert ihr Römer eigentlich immer andere Länder? Murmelt der Kaiser und überlegt. Schau dich um. Wer soll das hier alles bezahlen? Wo soll das Essen für so viele Menschen herkommen? Ohne die Steuern und Abgaben der anderen Völker könnten wir uns das alles gar nicht leisten. Steuern und Abgaben? Fragen Kokosnuss und Oskar. Mathilda rollt mit den Augen und sagt: Das erkläre ich euch auf der Rückreise, Jungs. Zurück auf der Dracheninsel. Nachdem Cinquecento sie in seinem neuen Wagen zum Wald zurückgebracht hat, verabschieden sich die Freunde. Ohne euch, sagt Cinquecento und strahlt, säße ich jetzt in einem Kerker unter dem Kolosseum. Dann schwingt er die Zügel. Und kaum ist der Wagen hinter einer Biegung verschwunden, drückt Kokosnuss den roten Knopf am Laserphaser. Die drei Abenteurer lösen sich auf und erscheinen wieder in ihrer eigenen Zeit. Seitdem sie Knödel zurückgelassen haben, sind höchstens 2 Stunden vergangen. Jetzt müssen wir nur noch Knödel finden, sagt Mathilda. Da unten liegt er doch, sagt Oskar und zeigt hinab zu den Büschen unterhalb des Waldes. Als die drei Abenteurer ihn wecken, brummt Knödel: Schon wieder da? Ich habe gerade erst gegessen. Diese Italiener können vielleicht kochen. Mamma mia, die besten Spaghetti der Welt. Knödel, sagt Kokosnuss. Wir müssten zurückfliegen, sonst kriegen wir Ärger. Und außerdem braucht mein Vater seine Tropfen. Aber das Fläschchen, flüstert Mathilda, liegt doch im Kolosseum. Ich habe es heimlich wieder eingesteckt, sagt Kokosnuss. Ist es nicht leer? Fragt Oskar. Ich habe einfach Wasser eingefüllt, sagt Kokosnuss und bekommt einen roten Kopf. Noch roter als normal. Als Kokosnuss am Abend nach Hause kommt, steht Mette am Höhleneingang und sagt, wo hast du denn so lange gesteckt? Wir waren im Kolosseum in Rom und haben gegen den Gladiator Maximus Doppelplus gekämpft. Aha, sehr schön. Hast du Papas Tropfen besorgt? Habe ich, sagt Kokosnuss und hält das grüne Fläschchen hoch. Das wurde auch Zeit, brummt Kokosnussvater Magnus, schnappt sich das Fläschchen und leert es in einem Zug. Magnus, nicht alles auf einmal, sagt Mette. Du weißt doch, das Mittel ist sehr stark. Pff, ich bin ja auch sehr stark. Und außerdem brauche ich möglichst viel Beruhigung. Es war ein anstrengender Tag. Was war denn so anstrengend? Fragt Kokosnuss. Heute musste ich einkaufen, sagt Magnus. Das war Stress pur. Mit diesen Worten streckt sich Magnus, gähnt und sinkt in seinen Sessel. Im Nu ist der große Drache eingeschlafen. Verblüfft sagt Kokosnuss, das Beruhigungsmittel wirkt ja richtig gut. Mette grinst und flüstert, Marcus Medicus hat mir einmal verraten, dass er nur Wasser in das Fläschchen füllt. Dein Vater schläft trotzdem immer gleich ein. Freunde, jetzt ist's wirklich ganz schön spät. Ja, leider. Wenn auch diese Geschichte nun zu Ende geht, bleib ich doch euer kleiner Drache Kokosnuss. Ich freue mich aufs nächste Mal, für heute ist Schluss. Aber nur für heute? Das war der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Abschiedsgruß. Dann will ich jetzt mal nach Hause gehen und sag euch von ganzem Herzen auf Wiedersehen. Das war der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Abschiedsgruß. Dann will ich jetzt mal nach Hause gehen und sag euch von ganzem Herzen auf Wiedersehen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Ingo Siegner, der kleine Drache Kokosnuss bei den Römern. Gelesen von Philipp Scheppmann. Eine Produktion von CBJ Audio. Auf Wiederhören bei Audible.